Tag über grauem Feld, Staub und Stahl vor dieser Welt. Ich steh oben, seh euch stehen, seh die Banner sich verdrehen. Ihr ruft mich Hund und ruft mich Dieb, dass ihr mich bald am Strick noch kriegt. Doch ich heb die Hand und sag, hört mir zu, nur diesen Tag. Nicht alle seid ihr gleich wie er, nicht jeder trägt sein Herz so leer. Auch unter euch geht Menschlichkeit, doch Karl ist nicht zu ihr bereit. Neu steht noch, es wird noch stehen, wenn wahre Pfeile längst verwehen. Stein für Stein und Hand in Hand hält die Stadt dem Sturm stand. Neu steht noch und Neues bleibt hier. Nicht aus Hass, nur aus dem Wir. David fällt nicht vor Goliath, wenn Mut im Herzen brennt und weint. Gesehen, was er tut, wenn er glaubt, er sei die Glut. Wie er ohne Zögern lacht, wenn ein Kind im Staub erwacht. Wenn er mir den Tod verspricht, langsam, grausam, ohne Licht. Was glaubt ihr, tut er dann? Euch kämpfen Männern erst so an. Gebt euch nicht für ihn noch her. Weil Freiheit herrscht an diesem Ort.